Live. Domian. So, liebe Leute, da melden wir uns wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht heute. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Atze. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Atze. 49 Jahre bist du alt. Ja, leider. Leider? Ja, schon zu alt. Naja, 49 ist ja noch ganz okay. Ja, okay, gut, hast recht, ja. Weswegen rufst du an, Atze? Ich rufe an, weil sich ein Kumpel von mir am 6.6. hier im Adenauerberg in Düren verbrannt hat. Es war so zwischen uns ein Hass, wir konnten überhaupt nicht miteinander. Ja, und er hat Probleme gehabt. Moment mal, ich muss unterbrechen, ich verstehe dich nicht so ganz gut. Das war ein Kumpel von dir, der sich in Düren verbrannt hat. Ja, in Düren hat er sich verbrannt, im Adenauerpark, am 6.6. Ja, und wie war dein Verhältnis zu ihm? Kannst du den Hörer vielleicht irgendwie ein bisschen anders halten? Ja, also der ich gehe jetzt mal am Balkon, der hat unter mir, also über mir gewohnt. Mhm. Und der hat mich damals 2 Wochen aufgenommen, weil ich mit meiner Frau Stress hatte. Und dann habe ich halt die Wohnung hier unten bezogen, also unter ihm. Und wir konnten nicht miteinander. Also sprich, wenn alles in Ordnung war, ging es. Wenn nichts in Ordnung war, da wurde Polizei gerufen, weil er laut Musik anhatte und. Ach so, also so eher kleine nachbarschaftliche Streitigkeiten. Ja, also, ja, so klein dann auch nicht, wenn die Polizei gerufen wird. Ja, sicher. Also wenn du sonntagsmorgens um 5 Uhr geweckt wirst, dass laute Musik von oben kommt, dann ist dann nicht mehr klein. Mhm. So, ne? Aber da ist doch alles... Ist auch alles scheißegal. Nee, der hat sich, also die ganze Zeit hat er mit zu kämpfen gehabt, von wegen schizophren und zweimal vom 4. Stock gesprungen auf dem Auto drauf. Mhm. Also psychisch, ein psychisch erkrankter Mann. Ja, also wirklich, ne? Mhm. Extrem, ne? Ja, und was hat er jetzt ganz genau gemacht? Der hat sich am 4.6. hat er sich von mir, also hat man seine Karte mitgegeben für die Bank, habe ich für ihn 50 Euro geholt, dann hat er sich am 6.6. hat er sich wohl selbst mal Postbank Geld geholt, hat sich Benzinkanister gekauft, mit 5 Liter Benzin drin. Er hat sich ein, ich muss es immer ein bisschen übersetzen, ja, weil es wirklich sehr schwer zu verstehen ist. Er hat sich einen Benzinkanister gekauft. Ja, mit Benzin drin. Mit Benzin drin, ja. Und hat dann wohl auch Benzin getrunken. Und sich dann übergossen mit dem Rest und sich dann angezündet. Im Park? Im Park. Am helllichten Tag? Kinder und so. 4 Uhr Nachmittag, ja. Und da waren auch Kinder? Jede Menge Kinder, jede Menge Hunde, jede Menge Leute waren im Park. Und das heißt, die Leute und auch die Kinder haben das gesehen, wie dieser Mann angefangen hat zu brennen? Ja. Es wurde sogar gefilmt von manchen Vollpfosten, sag ich mal. Die haben ihr Handy draufgehalten und es wurde auch auf YouTube reingesteckt und sowas. Also ich finde von den Leuten. Ja, ungeheuerlich ist das. Die gehörten, ja, die gehörten angezeigt und bestraft. Ja, es wurden, glaube ich, auch 2 Mann in U-Haft genommen, aber sind sie noch am Gucken. Ist dieser Bekannte von dir, ja, der ist vermutlich daran gestorben? Ja, sicher, der war so, das hat vielleicht eine Minute gedauert, bis er nicht so mitbekommen hat. Ich habe mit dem Arzt gesprochen und der wurde heute beigesetzt auf einer Friedwiese, man weiß nicht wo. Da war nur ein kleiner Familienkreis, sprich die Eltern, Schwester und Bruder. Du warst nicht dabei? Nein, ich war nicht dabei. Das Verhältnis war ja nun nicht so rosig, nicht so toll, aber trotzdem erschüttert einen das ja, wenn man sowas hört. Ja, ich werde nachts wach, ne? Bitte? Ich werde nachts wach, ich habe das ein Bild vor Augen, ich habe ja Bilder von ihm, wie er gebrannt hat. Also bekommen wir das Internet, ne? Ich habe dann so ein Bild vor Augen und dann wache ich auf. Also, das ist ja auch ein erschütternder Vorgang. Und wenn dieser Mann auch noch Benzin getrunken hat, man mag sich ja gar nicht vorstellen, wie das dann sich entzündet oder was da los ist. Also Mann war schwer psychisch erkrankt. Ja, total. Also, der hat einen Husky gehabt, mit dem kam er super klar, mit dem Hund. Da brauchen Leute, also Magnet für Leute, die haben zu dem Husky hin. haben mit dem Zeitgeist Kontakt aufgenommen. Habe ich jetzt kein Wort verstanden? Moment, ich habe kein Wort verstanden. Er hatte einen Hund und was ist mit dem Hund? Ja, der Hund, der war halt der Magnet, wo die Leute halt hingegangen sind, weil der ja. Hund super war. Ne? Mhm. Und seitdem er dann weggespritzt worden ist, der Hund, weil er zu krank war, also er musste eingeschüttet werden, dann hat er von Zollstock aus Köln einen neuen Hund bekommen und das war halt so eine Töle, die möchte keiner haben, so ein Deckbeißer, so ein Kläffer. Ne? Ah, okay. Ja, und da ging es ab mit ihm, also Bettart. Lieber Atze, in Anbetracht der Tatsache, dass wir dich wirklich sehr schwer verstehen, schlage ich mal vor, dass wir das Gespräch hier abbrechen und wir rufen dich nochmal aus dem Hintergrund an, okay? Ja, alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir alles Gute und du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, alles klar, schönen Abend noch, ciao. Tschüss. 0800 220 50, 50 hier ist Susanne. Susanne ist 50 Jahre. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Domian. Dich verstehe ich besser, das ist gut. Susanne, um was geht es? Ja, ich hatte es letzte Woche schon mal probiert, am Donnerstag. Da hat es leider nicht geklappt. Mhm. Ja, ich habe da angerufen, weil da dieser Fall in den Medien war, die Gina Lisa. Ah. Die ja nach 4 Jahren publik gemacht hat, dass sie vor 4 Jahren K.O.-Tropfen bekommen hat. Und vergewaltigt wurde und dann hat sich ja diese Politikerin eingeschaltet. Unsere Familienministerin? Ja, genau. Genau. Und viele, viele andere auch? Ja. Und. Also, ich fasse es mal eben kurz zusammen für die Leute, die es vielleicht nicht so mitbekommen. Gina Lisa ist so ein Sternchen. Ja, ja. Sie hat mal bei, ich glaube, bei Heidi Klum mitgemacht und hat dann so eine kleine Berühmtheit gewonnen und ist auch in der Pornoszene unterwegs und macht erotische Fotos und so weiter. Ja. Und jetzt liegt halt die Anschuldigung gegen zwei Männer vor. Sie beschuldigt diese beiden Männer, dass diese beiden Männer ihr K.O.-Tropfen gegeben haben, um sie dann zu vergewaltigen. Und es ist auch ein Video entstanden davon. Ja. Aber das Gericht hat das abgewiesen und jetzt ist sie angeklagt wegen Falschaussage gegen diese Männer. Ja, ja, und da habe ich mich halt ein bisschen aufgeregt, weil sich da diese Politikerin eingeschaltet hat und weil es ja schon vor 4 Jahren passiert ist. Und also ich habe halt auch in meinem bisherigen Leben, wurde ich halt auch schon 3-mal vergewaltigt. Mhm. Mit 20 das erste Mal, mit 30 das zweite Mal und 1998 das dritte Mal. Und diesen Menschen habe ich angezeigt und es kam leider zu keiner Verurteilung. Es hieß, hast du alle drei angezeigt? Nein, den ersten habe ich nicht angezeigt, weil der kurz danach gestorben ist. Und den zweiten habe ich nicht angezeigt, weil er mir noch Schlimmeres angedroht hat oder meiner Familie. Mhm. Und den dritten habe ich angezeigt und ja, letztendlich kam es leider zu keiner Gerichtsverhandlung, weil es leider letztendlich hieß Aussage gegen Aussage. Wie lange liegt diese letzte Vergewaltigung zurück? Ja, wir haben jetzt 2016 und die letzte war 1998. Ja. Bist du damals nach der Vergewaltigung direkt in eine Klinik oder zu einem Arzt gefahren? Ich bin 1998 zur Kripo gegangen, habe einen tollen Kripo-Beamten gehabt. Ich wurde dann auch ins Krankenhaus gebracht und untersucht und so weiter und vernommen. Und ja, und wie gesagt, musste meine Kleidung abgeben und so weiter und so fort. Und man hat keine Spermaspuren von diesem Mann gefunden? Schon, es war alles da, aber wie gesagt, es gab auch eine Akte mit 150 Seiten, aber es kam leider zu keiner Gerichtsverhandlung und zu keiner Verurteilung. Ja. Weil man das nicht nachweisen konnte, ja, oder? Ja, es gab ja keine Zeugen leider, ne? Und ja. Bist du denn von einem Gerichtsmediziner untersucht worden damals? Nee, ich war in einem Krankenhaus und da wurde ich von einem Gynäkologen untersucht. Das war vielleicht dein Pech. Ein Gerichtsmediziner kann das viel besser erkennen. Ja, aber ich wurde ja von der Kripo dahin gebracht. Genau, und du warst natürlich im Schockzustand und konntest das ja gar nicht alles alleine da organisieren. Das verstehe ich schon. Mhm. Ja. Das heißt, du hast dreimal so was Schlimmes erlebt. Ja. Und dann beim dritten Mal ist es nicht einmal zu einer Anklage gekommen. Ja, leider. Was macht das mit einer Frau? Was hat das mit dir gemacht, dass du so schlimme Sachen erlebt hast? Ja, also nach dem dritten Mal, da wurde ich krank. Also ich war manisch-depressiv. Mhm. Und wurde aber ganz gut eingestellt in der Klinik. Und vor 10 Jahren wurde ich dann nochmal krank und habe eine Psychose bekommen. Mhm. Aber da bin ich jetzt auch gut eingestellt. Ich würde dich gerne zumindest zu der letzten Vergewaltigung noch was fragen, wenn du gestattest. Ja, kein Problem. Wie ist das abgelaufen? Die letzte meinst du? Die letzte, ja. Ja, wie gesagt, ich war da auf einer Geburtstagsfeier und war mit dem Auto dabei und ich wollte eigentlich keinen Alkohol trinken, weil ich nach Hause fahren wollte. Und dann hat halt dieserjenige mir angeboten, ja, bei ihm zu übernachten und da habe ich das leider angenommen. Und also der Mann, auf dessen Geburtstagsfeier du warst? Nein. Der war halt auch auf dieser Geburtstagsfeier. Das heißt, du kanntest diesen Mann? Flüchtig. Und der hat dir angeboten, dass du da, der wohnte auch in der Nähe? Ja. Und bist du dann darauf eingegangen? Ja, leider, ja. Obwohl du ihn nur flüchtig kanntest? Ja. Dann bist du mit dem zusammen nach Hause gegangen? Ja. Und was ist dann passiert? Naja, zuerst war es ganz normal, man hat gequatscht und dann wollte halt mit mir schlafen und ich wollte das halt nicht und hat mich dann in seiner Wohnung eingeschlossen und er hat sich halt an mir vergangen. Ne? Wie lange hat er dich eingeschlossen? Ja, bis zum nächsten Morgen. Bis zum nächsten Morgen? Ja. Das ist ja grauenhaft. Mhm. Also ich konnte nicht raus, ich habe es versucht, es war alles abgeschlossen und ja. In welchem Gefühlszustand warst du in dieser Nacht? Zudem auch noch eingesperrt. Ja, ich war schon ziemlich hilflos. Ne? Da gerät man ja in große Panik, könnte ich mir vorstellen, in Todesangst. Ja. Weil er war nicht gerade sanft, sage ich mal. Ne? Und wie kam es dann, dass er die Tür dann aufgemacht hat? Ja, ich wollte ja wieder nach Hause und ich habe ihm aber auch in der Nacht angedroht, also dass ich ihn anzeigen werde und ich habe es ja auch gemacht. Wie ist er denn auf die Androhung eingegangen? Was hat er gesagt? Er hat es mir nicht geglaubt, dass ich es mache. Und dann hat er am anderen Morgen gesagt, okay, jetzt komm, ich mach die Tür auf und geh. Ja. Und dann bist du sofort zur Polizei gegangen? Zur Kripo, ja. Zur Kripo. Auch Respekt, dass du das geschafft hast, ja. Direkt nach so einer Schockgeschichte zur Polizei zu gehen. Ja, aber das hat mir leider nichts gebracht. Leider nicht. Schlimm genug. Ja. So, jetzt kriegst du diesen Fall mit von der Gina Lisa. Was denkst du über diesen Fall? Naja, da ist ja so eine, sag ich mal, eine Berühmtheit ist und dann sowas nach 4 Jahren erst publik macht, ne? Mhm. Und dann gleich sich eine Politikerin einschaltet, da habe ich mich halt schon ziemlich aufgeregt und geärgert, ne? Und ich finde halt schon immer, dass die Gesetze in Deutschland bisher viel zu schwach waren. In Bezug auf Vergewaltigung, egal ob Mann, Frau, Mann, und gegen Kinder gibt es ja leider auch sowas. Ne? Aber da tut sich ja jetzt einiges, dass das Sexualstrafrecht verschärft wird. Das finde ich auch sehr gut. Ich kann allerdings auch nicht verstehen, dass die Ministerin sich in diesen aktuellen Fall eingemischt hat. Ja. Dafür ist dieser Fall zu kompliziert. Ja. Ich glaube, da muss man sich sehr lange reinlesen, um überhaupt ansatzfähig... Ja, und das ging ja so schnell, ne, genau, dass sie sich gemeldet hat. Ne? Mhm. Also diese Politikerin, sage ich mal. Hast du denn damals, nun ist das lange her, hast du damals irgendwie zumindest eine psychologische Hilfe dir gesucht nach diesem Horror? Ja, also nach dem dritten Mal, wie gesagt, kam ich in eine Klinik und dann habe ich auch ein... Therapeuten gesucht und gefunden und das hat mir sehr viel gebracht, die Gespräche mit ihm, ja. Wie geht es dir heute, Susanne? Ja, wie gesagt, ich habe ja vor 10 Jahren nochmal eine andere Krankheit bekommen, diese Psychose. Aber das war vor 10 Jahren? Seit 3 Jahren bin ich super eingestellt und ja. Also heute aktuell sozusagen geht dir sehr gut. Wobei ich mir schon vorstellen kann, wenn man in der Presse von solchen Fällen liest. Ja, da kriege ich immer einen dicken Hals. Und dann kommen die Erinnerungen wieder hoch. Ja, aber es wird höchste Zeit, dass sich in Deutschland und bei den deutschen Gesetzen in solchen Fällen was tut. Ne? Ja, und das wird ja auch bald so sein. Und dann steht dieser Satz, Nein heißt Nein, wirklich im Raum. Nun wird es auch schwierig sein, das nachzuprüfen, aber eine solche Gesetzesverschärfung finde ich richtig und längst überfällig. Ja. Liebe Susanne, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Und dir wünsche ich alles Gute. Ja, ich dir auch. Ne? Dankeschön, Susanne. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns. Was wünscht ihr euch denn eigentlich? Wünscht ihr euch, dass die Engländer bei uns in der EU bleiben? Es gibt ja immer noch keine klaren, oder es gibt noch keine Ergebnisse. Ich glaube, ein paar Wahlkreise in Gibraltar und irgendwo auf welchen Inseln ist ausgezählt worden. Ansonsten weiß man aber noch nichts. Wahrscheinlich wird es erst bis in die frühen Morgenstunden dauern, bis man was weiß. Was denkt ihr denn dazu? Ist euch das egal oder sagt ihr, es ist sehr wichtig, dass die bei uns sind? Oder sagt ihr, sollen sie gehen, wenn sie nicht mehr wollen? Hier ist Oliver. Oliver ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Oliver. Kannst du mich gut verstehen? Sehr gut, vielen Dank. Okay, super. Zwecks dieser England-Sache habe ich gar keine Ahnung. Politik ist nicht so mein Thema. Ich weiß nicht, was es für Nachteile gibt oder Vorteile. Ich habe keine Ahnung. Ah, aber deshalb hast du auch nicht angerufen. Nein. Mein Thema ist Sucht. Ich bin halt suchtkrank und süchtig halt, ne? Also noch was? Knapp. Illegalen Drogen, also hauptsächlich illegalen, ne? Was heißt das konkret? Crystal Meth und halluzinogene Pilze, LSD, Cannabis, MDMA, also alles Mögliche. Das ganze Programm. Ja. Bis hin zu Crystal, also damit ist ja das ja nun eine ganz heftige Droge. Wie oft konsumierst du die? Ich muss dazu sagen, ich bin seit anderthalb Jahren jetzt clean am 1.7. Super. Seit anderthalb Jahren. Ja. Wie lange warst du in der Abhängigkeit? Direkt abhängig. Oder in der Sucht? Süchtig bin ich ja mein Leben lang. Ich muss immer aufpassen, aber ich habe aktiv konsumiert ungefähr 10 Jahre. Oh. Du hast aber früh angefangen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Naja, falsches Umfeld, so falsche Freunde und man wollte dazugehören und Eltern haben man nicht verstanden, scheinbar. Ne? Und hast du denn in der letzten Phase des Konsums verstärkt und wirklich sehr oft beispielsweise Crystal konsumiert? Ja, auf jeden Fall. Also das ging ja exponentiell, also immer schneller, weiter, höher. Und das war dann so schlimm, ich kam von der medizinischen Reha, weil ich war auch Krankenhäuser, Reha, alles durchgemacht und habe dann Crystal konsumiert, anderthalb Monate lang, habe da auch 35 Kilo abgenommen, Kreislaufzusammenbrüche. Wie konsumiert man Crystal? Also man kann es spritzen, man kann es auch durch die Nase ziehen. Wie hast du es gemacht? Ich habe es durch die Nase gezogen. Wenn du das, ich gehe davon aus, dass das so ein Pulver ist. Ja. Wenn du das dann konsumiert hast, durch die Nase gezogen hast, wie beschreibt man die Wirkung? Das geht auf jeden Fall sehr schnell. Also ich habe es bei mir gemerkt, ich wurde extrem kreativ, voller Energie. Ich hatte auf die lange Zeit dann auch hatte ich keinen Hunger, kein Müdigkeitsgefühl, kein Durst. Deswegen war ich dann locker auch mal 7-8 Tage am Stück wach. Ach du Jörg. 7-8 Tage? Das hält der Körper aus. Das hält der Körper aus. Aber da musst du doch wahrscheinlich ständig nachlegen von dem Zeug, oder? Ja, das stimmt. Ich hatte auch dann, einmal hatte ich dann auch nach ungefähr 8 Tagen, hatte ich einen Schiss einzuschlafen, weil ich dachte, ich sterbe dann oder so. Mhm. Du sagst, du hast dich sehr kreativ gefühlt. Geht das einher auch mit einer, wahrscheinlich auch mit einer euphorisierenden Wirkung? Ja. Also, dass du dich gut gefühlt hast und Ja, schon. Glücklich. Ich glaube, bei mir war es halt die Kreativität. Ich mache halt auch Musik und da konnte ich mich sehr ausleben. Mhm. Und aber wenn man dann die ganze Nacht auf dem Stuhl vorm PC Musik macht und dann nach 6 Stunden das erste Mal sich bewegt oder aufsteht, weil man sonst so hängen geblieben ist, dann merkt man schon den Knochen vor allem. Ne? Das ist schon heftig. Du sagst, du hast dich kreativ gefühlt. Ist das, was dabei rausgekommen ist, wenn du es hinterher dir angehört hast, war es wirklich kreativ? Nee. Nee. Naja, also die ersten Sachen schon auf jeden Fall, aber wenn man halt so lange wach ist, zum Beispiel jetzt auf Crystal, da wird man auch so richtig, ich sag mal so Matsch im Kopf, so richtig verblödet, so richtig doof einfach nur. Und währenddessen merkt man das wahrscheinlich nicht. Nein, man ist von sich überzeugt. Genau. Und ja. Wie hast du das damals finanziert, die Drogensucht? Ja, also ich war damals noch arbeiten und dann, als ich krankgeschrieben war, habe ich Krankengeld bekommen. Das war ein bestimmter Prozentsatz vom letzten Gehalt und es ging noch alles klar und habe in der WG bei meinem Bruder gewohnt, wo ich fast nichts bezahlen musste für die Miete. Mhm. Also es ging schon. Essen hatte ich und die Drogen hatte ich und das alles andere war mir egal. Was hast du gearbeitet? Ich habe als Drucker gearbeitet, genau. Und das ging eine ganze Weile parallel, dass du die Drogen konsumieren konntest und auch deinem Beruf nachgehen konntest. Ich sag mal so, bei mir auf Arbeit, es ist ein mittelständiges Unternehmen gewesen. Ich schaue in die Halle und jeder Zweite hat da irgendwas Intus gerade gehabt. Wir haben auch in der Schichten gearbeitet, weißt du. Und das war nicht schwer, an irgendwas ranzukommen und es war auch normal in dem Betrieb. Ne? Und das heißt, du konntest die Arbeit bewältigen mit dem Hintergrund. Ja. So, was ist vor anderthalb Jahren passiert, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss? Ja, kurze Stichpunkte, auch von Susanne, die mich angesprochen haben. Schock, Todesangst, Psychose, das sind auch die Dinge, die bei mir eine Rolle gespielt haben. Mhm. Es gab so ein, zwei Wendepunkte, zum Beispiel war ich einmal 4 Tage wach, dann hat ein Kumpel von mir, ein ehemaliger Kumpel, jemanden mitgebracht zu mir in die Wohnung. Die waren über Nacht 12 Stunden bei mir. Und ich wollte eigentlich schlafen gehen, aber derjenige, den er mitgebracht hat, der wollte mich dann nachts irgendwie umbringen. Der war selbst total Psychopath und extrem. Und ich habe in meinem Leben schon abgeschlossen, weil der wollte mir mit einem heißen Löffel die Augen auskratzen und hat mich zusammengeschlagen und all so eine Scheiße halt. Ja, und ich stand unter Schock dann den nächsten Tag und dachte mir, okay, du hast nicht viele Möglichkeiten. Entweder du gehst jetzt zur Brücke und springst runter. Oder du fängst mal an zu leben und das nach etlichen Krankenhausaufenthalten, die irgendwie nicht so viel gebracht haben. Also es musste echt von mir kommen. Ne? Hast du denn dann von heute auf morgen aufgehört? Mit Crystal, ja. Ich habe dann noch vereinzelt Alkohol getrunken und Kann man von Crystal von heute auf morgen, kann man sich davon lösen? Geht das? Also ich habe es geschafft, ja. Ohne Klinik, ohne Therapie? Ich war in keiner Klinik, nein. Ich habe es von mir aus geschafft, ja. So, dann gab es ein bisschen Alkohol. Was gab es noch danach? Gar nichts mehr. Ich habe mit allem gebrochen, mit allem aufgehört. Das Problem war, es waren ja nicht nur Drogen. Ich war nicht mal krankenversichert. Meine Wohnung hätte ich fast verloren. Ich hatte keinen Job, habe keine Leistung bezogen, weil ich nirgendwo gemeldet war. Ach so, du warst ja mittlerweile aus der Arbeit raus. Krankgeschrieben warst du auch nicht mehr. Das war alles weg. Richtig, es war alles schon weg. Das war alles schon Vergangenheit und weg. Und wollte halt was ändern. Ich habe dann vereinzelt immer mal, weil das in der Weihnachtszeit war, Glühwein mal getrunken und habe dann Silvester 14 zu 15 gesagt, okay, jetzt pausiere ich mal. Ich wusste nicht, ich wollte nicht sagen, ich höre es auf für immer, weil das kann ich mir nicht vorstellen, ist nicht greifbar. Aber ich pausiere mal und so hangel ich mich von Tag zu Tag, also nur für heute. Ne? Achso, du bist im Moment immer noch in dieser Pausierungsphase quasi. Naja, das ist ja nun schon anderthalb Jahre. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt morgen auch noch clean und abstinent sein werde. Jetzt hast du mich angerufen, Oliver. Wolltest du mir das so erzählen oder steckt da noch ein anderer Grund hinter? Steckt der Hintergrund dahinter, dass ich so suchtkrank bin und abstinent lebe, also auch keinen Alkohol trinke und nicht nur mein Verhalten geändert habe, sondern auch meine Denkweise, alles zum Positiven. Ich bin voll der Optimist geworden im Leben, definitiv. Kriegst du denn dein Leben jetzt im Moment auch gut auf die Reihe? Ja, wunderbar, sehr gut. Arbeitest du? Ich arbeite ab Anfang Juli jetzt. Ah, sehr gut. Wieder in deinem alten Beruf? Nein, anderen Beruf. Okay, aber du hast eine Arbeitsstelle bekommen und eine Wohnung hast du auch? Oder? Ja, ich bin... bin in eine eigene Wohnung gezogen, ich habe Behördengänge, Arzttermine, ich habe alles alleine geregelt, ohne Eltern, ohne Freunde, ich habe alles komplett auf dem Kopf gestellt im positiven Sinne. Ja. Ich denke mir, und das ist auch so, finde ich, dass das tolle Erfolgserlebnisse einem bringt, wenn man das schafft, was du gerade erzählt hast. Das hast du jetzt alles, das hast du ja jetzt, das ist ja deine Leistung. Du warst ja ziemlich weit unten, du warst ja richtig fast schon in der Gosse. Kann man richtig, so sagen, genau. Ne? Ja, kann man richtig, sagen. Genau. Mhm. Ja. So, und das dann alleine so zu schaffen, finde ich schon ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Respekt. Ja, also ich sag mal so, für mich war es vom Schicksal her, ich glaube an Schicksal war es in Anführungsstrichen relativ einfach, weil mir war nicht langweilig und habe gesagt, ich höre auf, sondern mir wurde schon eine sehr große Hürde in den Weg gelegt oder mich vor die Wahl gestellt, wo ich dann wählen konnte, weißt du. Also entweder leben oder sterben. Mm, und wenn es so weit ist, dann, ja, man hat nicht viele Möglichkeiten, ne? Nee, dann kann man nur so oder so sich verhalten und da gibt es kein Mittelweg. Ja, ja. Oliver, dann drücke ich dir die Daumen, dass das weiter so gut läuft. Ja, danke schön. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen. Aber ich weiß nicht, willst du? Nee, alles gut. Mir geht's super. Alles gut. Sehr gut, dann drücke ich die Daumen und einen guten Start in deinen neuen Job. Alles gleich, danke. Oliver, gerne. Ciao. Tschüss. 1:26 Uhr haben wir und hier ist Manuel. Manuel ist 37. Guten Morgen, Manuel. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Manuel. Eine schwere, erschütterbare Geschichte. Bitte? Mit der jungen Frau gerade zu Anfang. Ja. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie du unsere Gesetze ticken. Ja. Leute gehören auf jeden Fall in Haft. Ich bin da selber süchtig gewesen, auch der Übergang zu meinem vorjährigen Oliver. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Was ist denn der Grund deines Anrufes, Manuel? Mein Grund ist, ich befinde mich zurzeit im Maßregelvollzug. Du bist im Moment im Maßregelvollzug. Im Maßregelvollzug, richtig. Erklärst du es nochmal so den Leuten, die nicht so vertraut sind mit der Materie, was ist Maßregelvollzug? Das ist für Drogensüchtige, die straffällig wurden, verurteilt wurden vom Gericht und anstatt Haft zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft die Möglichkeit der Zwangstherapie gegeben ist. Mhm. Der Paragraph 64, nicht 63, 64. Also, ist mir wichtig, das zu erwähnen, ne, weil die Welt draußen ja auch voreingenommen ist. Was die Paragraphennummern, die wissen, das interessiert die Leute nicht so. Das heißt, aber man hört nur Psychiatrie und dann... Das heißt, du bist zwangstherapiert worden oder wirst es immer noch im Moment? Richtig. Weil du auch in einer Drogensucht warst. Welche Drogensucht war das? Ich war Kokain- und Heroinabhängig. Wie lange? Seit 21 Jahren. Das ist ja krass. Seit 21 Jahren? Seit 21 Jahren. Ja. Wie lange bist du jetzt in dem Maßregelvollzug? Ein Jahr. Ein Jahr. Wie geht's dir heute? Ein Jahr. Heute geht's mir gut. Ich habe viel über mich, über mein ganzes Erleben, über Gefühle gelernt. Ja, halt wie deprimierend das Leben war. Ne? Bist du ganz raus aus der Sucht? Ich bin jetzt seit 2 Jahren abstinent. Bitte? Seit 2 Jahren bin ich abstinent, aber ich hatte auch einen Rückfall. Ne? Wo hattest du einen Rückfall? Im Maßregelvollzug. Wie bist du da rangekommen? Ja, durch Mitpatienten. Das heißt, wenn man das will, kriegt man selbst da Drogen. Leider Gottes ja. Mhm. Leider Gottes ja. Wann wirst du frei kommen, rauskommen? Wenn alles super läuft, dann bin ich in 1 Jahr draußen. Ach, noch ein Jahr. Noch ein Jahr, ja. Und dann kommt ja noch LZU, also dann bist du noch 18, also TE habe ich 2018. Das verstehen wir jetzt nicht, was TE ist. Therapieende. Das heißt, du bist ja noch hier dran gebunden und halt alle 2 Wochen, also UKs, regelmäßige Drogenscreening muss man dann abgeben zur Therapie. Heute ist der Tag der sehr schlechten Leitungen, merke ich. Das ist sehr anstrengend zu hören. Wie lange warst du insgesamt in deinem Leben bisher im Knast? 14 Jahre. 14 Jahre? 14 Jahre. Warum? Ja, wegen Beschaffungskriminalität halt, ne? Immer wegen Beschaffungskriminalität. Immer wieder. Was heißt denn das bei dir, Beschaffungskriminalität? Ja, Konsum ist ja nicht billig. Das ist schon klar, aber was hast du denn gemacht? Ja, Drogenverkauf, ja. Mhm. Einfuhrhandel in nicht geringen Mengen. Mhm. Ja, bevor du packern oder dich verkaufen tust, ne? Mhm. Dann verkaufst du natürlich Drogen in der Szene. Du rechtfertigst das dann halt so. Ich habe sie nicht süchtig gemacht, süchtig Wahnsinn. Verstehe. Ja? Hast du noch Verwandte? Ja. Angehörige? Angehörige habe ich, ja. Wie ist dein Verhältnis zu denen? Ja, mittlerweile baut sich das wieder auf. Geht auch vieles kaputt in der Zeit. Ja, weil die hoffen, hoffentlich schafft das. Aber da gibt es ja kein Allerheilrezept gegen die Sucht. Ne? Wenn du jetzt zurückguckst auf dein eigentlich ja noch sehr junges Leben. Du hast 14 Jahre im Knast verbracht. Du bist 21 Jahre auf Drogen. Du hast ja fast dein ganzes Leben verplempert bisher. Wie empfindest du das? Deprimierend. Bitte? Deprimierend. Was ziehst du jetzt für einen Schluss daraus? Letzte Chance ist, um wieder Fuß zu fassen. Ne? Mhm. Das macht es ja auch so schwer. Ne? Man ist ja eigentlich alleine. Man ist froh, den familiären Kontakt zu haben, aber man hofft ja auch, eine Partnerin zu finden, etc. Ne? Mhm. Und die sind ja auch alle voreingenommen. Man kann ja nicht so mit der Tür im Haus. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Die Leitung ist auch so schlecht. Leg doch mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja? Ja, alles klar. So machen wir es. Hier ist Rolf. Rolf ist 65. Guten Morgen, Rolf. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Rolf. Ja. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen meiner Behinderung. Ich habe beide Beine ab. Ich trage mich schon seit Wochen mit dem Gedanken, ein Leben Ende zu setzen. Ich bin auch alleine. Die Kinder haben mich abgezahlt von mir. Ich habe eine eigene Wohnung. Zweimal am Tag hier habe ich Diakonie im Haus. Und seit ein paar Wochen über 20 Jahre keinen Alkohol getrunken. Und seit ein paar Wochen gehe ich abends schon mal in die Kneipe runter oder fahre mit dem Rollstuhl da runter, trinke mir meine 2-3 Bier und dann gehe ich wieder nach Hause. Mhm. So, und ich komme im Leben nicht mehr klar ohne Beine. Herr Rolf, was ist denn passiert, dass du deine Beine verloren hast? Ich gehe mal davon aus, dass das vom Rauchen kommt. Das erste Bein, das rechte Bein, habe ich vor 6 Jahren verloren. Ach, du gehst davon aus, dass das vom Rauchen kommt? Ich gehe davon aus, ja. Ah ja, okay. Mhm. So, und ich habe immer gut geraucht und auch nicht wenig. So, und dann kriegt die Blutvergiftung im rechten Bein. Wie viel hast du denn so geraucht pro Tag? Ja, um die 60 Stück. 60 Stück? Ja. Und heute auch noch? Ja, und heute die Hälfte ungefähr noch. Das erste Bein ist ohne dem Nikotin nicht klar. Mhm. Die haben mir im Krankenhaus, haben die mir Pflaster aufgeklebt und für 60 Zigaretten am Tag zusätzliche Medikamente gegeben. Und die haben mich schlafen gelegt, die haben mich gefesselt, weil ich durchgedreht war. Mhm. Ist die Polizei gekommen. Und als ich da die Augen aufmachte, und da sagte der Oberarzt, gehen Sie mal zum Pfleger, fahren Sie einen Trapp machen, Balkon und lassen Sie dann mal eine rauchen. Und da habe ich dann zwei Stück geraucht am Balkon ineinander. Und da sagte er, das hätte er noch nicht erlebt, dass so ein bisschen Tabak mehr ausmacht als die vielen Medikamente und das heißt, du bist richtig aufgelebt dann durch die Zigaretten. Ja. Das erste Bein, wie weit ist das amputiert? Das erste Bein ist an der Wade abgeschnitten. An der Wade. Das Kniegelenk ist halten geblieben? Ja, und das zweite Gelenk, das zweite Bein ist direkt unter dem Knie abgeschnitten worden. Ja. Mir ist immer hier die Schlagader in der Leiste geplatzt. und dann mussten sie das abschneiden. Mhm. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass das zweite Bein auch teilt? Zwei Jahre. Du lebst ganz alleine, sagst du? Ich lebe ganz alleine und ich habe hier eine 57 Quadratmeter Wohnung, habe ich hier von der AWO. Mhm. Da habe ich zwei Jahre drauf gewartet, ich stand zwei Jahre auf der Liste und dann ist da eine frei geworden und dann habe ich die angeboten bekommen und wegen dem Aufzug bin ich auch dann da reingegangen in die Wohnung. Ja, fühlt sich in der Wohnung ganz wohl? Ja, wohl auch nicht, die ist ein bisschen zu eng. Ich komme in kein Badezimmer rein. Ach so. Also sie ist nicht wirklich... Ich mache die Geschäfte alle im Bett. Ich habe einen Schieber am Bett stehen oder Urinflasche. Mhm. Und wenn ich groß mache, dann muss ich im Bett krabbeln so, und den Schieber drunter zeugen. Und mittags und abends ist dann Diakonie da, sie wäscht mich. Du atmest zwischendurch nochmal so ganz schnell. Was ist das? Ja, ich habe auch Asthma, habe ich ja auch. Ah so, ah ja. Hast du Kinder? Ja, drei Stück habe ich insgesamt. Ich war dreimal verheiratet. Wie ist der Kontakt zu den Kindern? Zu den Ältesten, die sind 40 und 31. Da habe ich keinen Kontakt zu. Die sagen ganz einfach, da du krank bist, bist du selbst in Schuld. Wir helfen dir nicht. Mhm. Und der Junge aus der dritten Ehe, der ist 14 Jahre alt. Ich war 14 Jahre mit einer Asiatin verheiratet. Und als ich dann die Knochen verlor, merkte ich auch hier, dass der Besuch im Krankenhaus weniger wurde. Nochmal, habe ich nicht verstanden, den letzten Satz. Als ich dann im Krankenhaus lag, ich war 14 Jahre mit einer Asiatin verheiratet, Thailänderin. Da habe ich einen Junge mit, der ist 14 Jahre. Ja. So, und da merkte ich, dass der Besuch weniger wurde. Und dann kam ich aus der Reha nach Hause. Und dann habe ich gesagt zu der Frau, jetzt sag mir mal, wie viel Geld wir da haben. Es müssen ja auch Rechnungen bezahlt werden. Mhm. Und da sagt sie zu mir, ja, das Geld ist alles weg. Ich habe alles hier nach Thailand geschickt, wo mein Vater war im Krankenhaus. Okay, das heißt also, da gibt es auch keine Hilfe und keinen Kontakt. Und was ist mit dem 14-jährigen Jungen? Ich spreche mit der Frau wegen dem Kind auf der Straße oder am Telefon. Und das muss man ja, wir haben ja beide das Sorgerecht. Wie alt ist denn das Kind? Dann habe ich für das Kind. Ist das Kind jetzt noch 14 Jahre alt? Ja, ist 14 Jahre alt, ja. Und besucht der Junge dich denn ab und zu mal? Der ist jedes Wochenende bei mir. Ah, okay. Gut, das ist ja schon mal ganz schön. Von Freitags bis Sonntagabends. Und wie? Das habe ich nicht verstanden. Bitte? Der ist jedes Wochenende bei dir? Ja, ja. Mhm. Und jetzt fahren sie über 6 Wochen nach Thailand, wo ich für unterschreiben musste. Mhm. So, wegen dem Aufenthaltsbestimmungsrecht. So, und ich habe mit dem Jungen gesprochen, ich sag, kommt ihr denn wieder? Ja, sicher, Papa, kommen wir wieder. Okay, gut. Jetzt komme ich mal zurück auf den Anfang unseres Gespräches, wo du gesagt hast, ich bin so traurig und so fertig, dass ich mir das Leben bald nehmen will. Ja. Liegt das hauptsächlich daran, dass du im Rollstuhl sitzt und nicht gehen kannst? Ja, auch. Mhm. Auch. Ich bin früher das freie Leben gewohnt gewesen. Mhm. So, ich habe alles hinter mir bis vor 25 Jahren. Mhm. Und dann kriege ich sonntags morgens auf einmal Lust auf Alkohol und habe ich Angst vor mir selbst gekriegt und habe ich den Alkohol sein gelassen. Mhm. Und jetzt fange ich langsam an zu trinken. Das ist natürlich das Schlimmste, was du machen kannst. Du rauchst und du trinkst jetzt auch noch dazu. Und nicht so, dass ich besoffen werde, das mache ich nicht. Und da habe ich zu viele Tabletten hier liegen. Ich habe Blutdrucksenke. Mhm. Das heißt, ich habe den Beipackzettel gelesen. Ich könnte mit den Tabletten den Blutdruck runterschrauben, praktisch bis zum Herzstillstand. Wolf, ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Ich möchte, dass wir uns jetzt ganz in Ruhe mit dir im Hintergrund beschäftigen. Ich finde, wir müssen jetzt dir wirklich sehr, sehr zur Seite stehen und helfen. Und das möchte ich, dass wir das im Hintergrund machen. Wer ist jetzt dran, der Domian oder wer ist jetzt dran? Ja, du sprichst jetzt mit mir. Ach so. Ich möchte dich jetzt aber bitten, aufzulegen. Ja. Und dann wirst du nochmal von uns angerufen. Ja. Und alles Weitere passiert dann im Hintergrund, in dem dann folgenden Gespräch, okay? In Ordnung. So machen wir das. Alles Gute, bis gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. Hier ist Sven. Sven ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sven. Mann, ich bin tierisch nervös. was ist denn dein Thema? Ja, also es geht um die Beziehung zu meinem Freund. Wir haben uns gestern getrennt, nach 3,5 Jahren. Mhm. Und das fing im April an, dass plötzlich so von einem Tag auf den anderen er erschöpft wirkte, was auch an seinem Studium liegt. Also er studiert Jura, ist jetzt gerade in seiner Abschlussprüfungsphase. Und harte Zeit. Sehr harte Zeit, ja. Und das ging schon an sich 1,5 Jahre, dass diese schwere Studiumszeit dann kam. Also am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, war noch Vorlesungsphase und das war jetzt halt Repetitoriumsphase. Mhm. Und das war nie leicht. Also wir haben eine Fernbeziehung geführt, 3,5 Jahre, und wir haben Pläne gehabt, jetzt im Oktober zusammenzuziehen. Die waren auch sehr konkret. Wie weit habt ihr denn auseinander gewohnt? Also 2 Stunden im Zug, Direktverbindung. Okay. Mhm. Ja. Und wir haben uns auch einmal die Woche mindestens gesehen. Mhm. Und wenn es geht, öfter. Wir sind zusammen in den Urlaub gefahren, 3-mal im Jahr meistens. Bei seinen Eltern sind wir oft gewesen. Wir fahren ja jetzt noch diese Woche im Urlaub. Also gestern sind wir wiedergekommen. Mhm. Und haben uns dann auch gestern, also morgens schon im Urlaub, haben wir uns dann nochmal ausgesprochen, sage ich jetzt mal. Und das Problem ist, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dass die Liebe einfach, also er sagt, dass er keine Gefühle mehr für mich hat. Seit Anfang April hätte das angefangen. Mhm. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil es war alles super. Noch 2 Tage bevor das erste Mal diese Anzeichen da waren von Erschöpfung, wo er auch gesagt hat, er schlafe schlecht und könnte sich nicht konzentrieren. Also seine Begründung ist, dass er die Liebe verloren hat zu dir. Ja, das ist richtig. Das ist seine Begründung. Ja. Und deshalb war auch für ihn klar, dass er sich trennen will von dir. Nicht von Anfang an. Also ja. Die Beziehung kam auch erst so nach ins Spiel, so nach 3-4 Wochen, nachdem es ihm sehr schlecht ging. Mhm. Und dann hat er, ich habe auch vorher nachgefragt, ich habe ja direkt gemerkt, also irgendwas ist los. Ihm ging es auch gesundheitlich nicht gut. Und er hat immer gesagt, es liegt nicht an der Beziehung. Auch seinen guten Freunden aus seiner Stadt, wo er studiert, mit denen ich auch Kontakt habe, weil ich die alle kenne. Und die haben auch gesagt, ihm geht's nicht gut. Und er hat aber gesagt, es liegt nicht an der Beziehung. Gut, aber das war noch davor. Jetzt sagt er, ja, es liegt doch an der Beziehung. Ja, genau. Also er hat gesagt, wenn seine Klausuren vorbei sind, das ist jetzt vor 3 Wochen gewesen, dann will er abwarten, ob der Stress, wenn er dann ja weg ist, ob das damit der Beziehung auch besser wird. Mhm. Nun sind 3 Wochen vergangen. Wie hat sich das entwickelt in den letzten 3 Wochen? Ja, also wir hatten eigentlich 2 Urlaube geplant. Einer war auch alles gebucht, aber den einen ist er dann hat er alleine angetreten. Das war dann halt ein paar Tage nach seiner Prüfung, ja, und hat gesagt, er möchte einfach in Ruhe mal einen klaren Kopf bekommen und über alles nachdenken. Und hat mir auch gesagt, dass er den 2. Urlaub, also jetzt die Tage auf jeden Fall mit mir hinfahren will. Und das hat er auch danach noch gesagt und hat sich darauf gefreut. Aber hat es nicht gemacht. Doch, also jetzt den 2. Urlaub schon. Mhm, genau, also die jetzt die 4 Tage von Sonntag bis gestern. Und wie waren diese 4 Tage? Also insgesamt waren sie okay. Also habt ihr denn viel über euch gesprochen? Ich meine, ja, wir haben am ersten Abend habe ich das nochmal angesprochen, weil ich schon gemerkt habe, dass wir konnten uns beide nicht wirklich so fallen lassen, sage ich jetzt mal. Das war halt immer anders. Also wenn wir zusammen waren, wir hatten immer Spaß und haben viel gelacht. Und okay, aber was ist denn jetzt der Stand der Dinge? Seid ihr jetzt getrennt oder seid ihr nicht getrennt? Ja, also gestern Morgen haben wir dann beide im Hotel noch, sind wir dann so relativ früh aufgewacht und haben beide uns praktisch heulend in den Arm gelegen. Und er hat halt gesagt, er kann das so nicht, also ohne die Gefühle hat das keinen Sinn. Okay, das ist also noch die ganz aktuelle Aussage, dass er die Gefühle nicht hat. Genau. Die ist ganz aktuell. Die ist von gestern, die Aussage. Genau, die ist von gestern, ja. Was hat er gesagt, wie er sich das jetzt vorstellt, die Zukunft, die nächsten Wochen? Ja, er hat gesagt, dass er immer für mich da ist, dass es ihm unglaublich wehtut, dass er mir so wehtut, dass er Also es ist unklar. Also er hat gesagt, er ist für mich da. Okay, das hört sich schon mal nicht gut an. Er ist für dich da. Ja. Es tut ihm leid, dass er dir wehtut. Hört sich auch überhaupt nicht gut an. Ja. Was will er? Will er in Kontakt sein mit dir? Ja, er hat gesagt, wenn mir der Kontakt wehtun würde jetzt in der Zeit, dann ist es völlig okay, wenn wir keinen Kontakt haben. Aber wenn ich das möchte, dann ist das okay. Boah, Sven, das klingt alles sehr, sehr schlecht. Ja. Das klingt nach Mitleid und denen tut das leid und der versucht das irgendwie hinzubiegen, aber es klingt wirklich so, als wenn er nicht mehr wollte. Ja, ich weiß. Also ich denke halt, immer, es ist seine erste Beziehung, er kennt das noch nicht, dass wir das, also es ist unsere erste, ich sage mal, Krise und vielleicht war es auch die letzte, man weiß nicht, aber und er weiß halt nicht, dass, also der ganze Stress, also. Naja, du schiebst das jetzt noch, du versuchst Begründungen zu finden und ja, natürlich. Erklärungen. Aber vielleicht ist die Erklärung ganz einfach, nämlich dass er wirklich dich nicht mehr liebt. Ja, das. Vielleicht. Ja, das Einzige, was mich halt wirklich, wirklich stutzig macht, ist, es waren 2 Tage, bevor das anfing, bevor er plötzlich ganz anders war. Und das war genau in der Woche, wo er wieder angefangen hat zu lernen für die letzten beiden Klausuren, die kamen. Da waren wir noch mit Freunden essen. Er hat noch gesagt, wie toll er das findet, dass wir zusammenziehen. Er wollte noch nach Wohnungen gucken. Ja, aber Sven, das macht man immer, wenn man in so einer traurigen Situation ist wie du. Dann geht man immer zurück in die Vergangenheit, die letzten Wochen, die Tage und sagt, ach, da hat die Person noch das gesagt und da war doch noch das und dieses. Halte dich mal daran, was der jetzt sagt, was der gestern gesagt hat. Du weißt ja auch gar nicht, wie lange das schon in dem sich in ihm vorbereitet hat. Das weißt du ja gar nicht. Das erzählt er dir wahrscheinlich auch gar nicht. Vielleicht weiß er es selbst nicht. Ja. Vielleicht ist er schon sehr lange auf Abstand zu dir und hat sich das nur nicht getraut. Manchmal kann das ein Jahr, so ein Prozess schon schwelen in einem. Ja, da hast du recht. Ich rate dir, dass du dich, wenn du das schaffst, dich wirklich jetzt mal ein bisschen zurücknimmst und ihn nicht bedrängst. Und vor allen Dingen nicht signalisierst, dass du auf sein Mitleid angewiesen bist. Das ist ganz schlimm. Ja, ja, das glaube ich. Das ist ganz schlimm. Damit macht man alles kaputt. Ja. Lass ihn mal einfach ein bisschen in Ruhe. Wenn, ich sag dir, wenn da noch was brennt in ihm, dann wird der kommen, ohne dass du was tust. Lass mal ein bisschen Zeit vergehen. Warte mal ab, bis er sich wieder meldet. Okay. So schwer das auch ist. Ich weiß, ja, ich weiß. Total schwer, weiß ich. Ist ein schwieriger Ratschlag. Also der Ratschlag, die Umsetzung ist schwierig. Ja. Aber ich glaube, das ist das Beste im Moment. Ja, ja, das höre ich auch natürlich auch von anderen Leuten, klar. Dann wünsche ich dir, dass die Liebe vielleicht doch nochmal entflammt. Ja, ich hoffe es auch sehr. Aber sei jetzt wie an ein rohes Ei an die Sache. Mit Gewalt und kann man da eh so nichts machen. Ja, natürlich nicht. Und irgendwann ist auch der Punkt, wo man genug geredet hat, dann zerredet man auch zu viel. Ja, das ist richtig. Schweig erstmal eine Weile. Ich drück dir die Daumen. Ja, das ist lieb. Sven, alles Gute. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Michael ist hier. Michael, 32, guten Morgen. Hallo Michael. Ja, guten Morgen. Da ist er, sehr gut. Lieber Michael, dein Thema. Mein Thema ist, dass ich halt zurzeit Chemotherapie bekomme. Was ist los? Da ich einen aktiven Krebs habe, der ist auf der Niere, Bauchspeicheldrüse. Und im Darm jetzt, ne? Also, es gibt einen so starken Krebsbefall. Was ist denn der Ursprungskrebs? Woher kommt der? Der Hauptherd, der war in der Niere. In der Niere. Du bist 32 Jahre erst alt. Ich glaube, wir haben wieder eine schlechte Leitung, ne? Es verzögert sich so merkwürdig. Ja, genau. Ich höre sie immer ein bisschen später. Wann hat man den Krebs entdeckt? Den hat man jetzt im Januar entdeckt und im Februar hatte ich die große OP, dass man da mir die rechte Niere entfernt hat. Wie bist du denn oder wie gehst du damit um, dass du als so junger Mann jetzt schon eine so schwere Krebserkrankung hast? Eigentlich recht positiv, weil ich denke, wenn er hat mir das da oben gegeben. Er hat einen Grund, warum ich den Krebs jetzt bekommen habe und... Du meinst Gott? Ja. Du meinst, dass Gott etwas im Sinn hat, wenn er dir eine so schwere Erkrankung gibt? Ja, weil, denke ich auch mal, weil meine Mutter hatte Krebs, meine Mutter ist an Krebs gestorben 2006, dann ist mein Vater an Krebs gestorben 2011. Mhm. Und ja. Was glaubst du denn, was der Krebs bei dir für einen Sinn haben könnte, wenn Gott ihn dir gibt? Ich weiß es, also so kann ich das nicht einschätzen, ne? Mhm. Also ich denke mal, vielleicht liegt es auch an unseren Genen, die wir haben, ne? Mhm. Mhm. Wie sind denn die Therapiechancen, die Heilungschancen? Es gibt keine 100%ige Heilungschance mehr. Und da ist jetzt einfach nur, ich kriege diese Tablettenform in Chemo. Ja. Einmal die Woche, um das halt einfach nur ein bisschen hinauszuzögern. Wenn ich die jetzt nicht nehmen würde, würden die Ärzte sagen, okay, ein halbes Jahr bis Jahr haben sie noch. Ach so, das heißt, durch die Chemotherapie gibt es nicht die Hoffnung auf Therapie und Heilung, sondern auf eine Lebensverlängerung. Genau, genau. Und wenn ich die Chemo nehmen würde, dann würde es bis zu 5 Jahren weitergehen. Das sagen die so grob wahrscheinlich, das kann man ja gar nicht so genau sagen. Die wollten es mir ja erst gar nicht sagen, ne? Ich habe dann da bei den Knallhallen auf den Tisch gehauen und habe denen gesagt, so, entweder sagt ihr mir die Wahrheit jetzt oder ich gehe hier nicht raus. Mhm. Und du hast dich jetzt für die Chemotherapie entschieden? Ja, also die erste hatte ich ja durch. Mhm. Und jetzt hatten wir 2 Wochen Pause. Und jetzt muss ich mit mir hadern oder ob ich das wirklich noch machen möchte und war die vorhergehende Chemotherapie sehr belastend für dich? Ja. Und daher bist weil du man mich so eigentlich gar nicht darauf vorbereitet hat. Man hat mir nicht erzählt, was genau für Symptome da sind. Mhm. Ne? Welche Symptome waren das denn, die dir sehr zu schaffen gemacht haben? Also ich muss so sagen, ich habe die mittwochs immer bekommen, musste ich zum Arzt gehen. Mhm. Ja, und dann ab Donnerstagabend fing es an, dass ich dann eine Übelkeit kam, Unwohlsein. Mhm. Und sobald ich dann irgendwie was getrunken habe oder Essen zu mir genommen habe, ist das innerhalb von 20 Minuten ist es wieder rausgekommen. Mhm. Und über welchen Zeitraum ging das dann so? Das läuft dann bei der Chemotablette so, ich kriege die mittwochs und dann ab Donnerstagabend bis Sonntagabend ist es dann ganz geht schlimm. Die Übelkeit und Kotzerei los. Mhm. Und ich vermute mal, dass das nicht nur so ein bisschen schlecht sein ist, sondern ganz schlimme Übelkeit. Wo man ja, das ist ja die höchste Tablettenform in Chemo, die es gibt, ne? Ich ermesse das schon, dass es sehr schlimm gewesen sein muss, wenn du jetzt überlegst, ob du das nochmal machst. Das heißt, das muss schon sehr schlimm gewesen sein, weil du dir das nicht nochmal antun möchtest. Nee, weil das ist doch schon eine ganz schöne Belastung für mich, ne? Wenn du das jetzt nicht machst, das wäre also du solltest jetzt noch einen Intervall Chemotherapie machen. Noch 2, also jetzt. Die jetzt kommt, die dauert 8 Wochen nochmal. Mhm. Und dann nochmal. Und danach wäre nochmal eine mit einer Pause dazwischen, auch wieder mit 2 Wochen. Und danach würde eine 12-wöchige kommen. Und das heißt, du bist jetzt schon so weit, dass du ganz abbrechen willst? Eventuell? Eventuell, so hatte ich das schon überlegt. Ne? Also, dass du sowohl die jetzt kommende als auch dann die danach folgende auch nicht mehr machen möchtest. Ja, weil ich habe die erste habe ich jetzt hinter mir. Ich habe auch schon die ersten Haare verloren. Mhm. Das war ja ganz schlimm für mich. Ja. Aber das bedeutet, was bedeutet das, wenn du das jetzt alles abbrichst? Kann man das sagen, was das für deine Lebenszeit oder deine Lebensqualität bedeutet, die noch vor dir liegt? Ja, wenn ich soweit keine Medikamente mehr nehme, dann ja, dann ist es ruckzuck, ne? Dann geht das. Das ist so klar, das hat man dir so klar erklärt. Ja. Mhm. Und sonst kriege ich ja halt nur die reine Schmerztherapie, die ich kriege. Mhm. Da kriege ich ja wirklich hochdosiertes Morphium. Ja. Weil das ist extra so ein Morphium, was extra für Krebspatienten ist. Merkst du denn trotz des Morphiums Schmerzen? Ab und zu, ja. Zwischendurch, ja. Dann merke ich so, dass ich da einen Schmerz kriege oder da oben so einen Druck. Mhm. Lebst du ja auch in der Blase, das merke ich. Da denke ich immer, die Blase will mich verarschen. Ne? Mhm. Ja, ich habe dann Druck auf der Blase. Mhm. Gehe hin, aber da kommen nur zwei Tröpfchen und das brennt wie Hulle. Mhm. Ja. Lebst du alleine? Nee, ich wohne mit meiner besten Freundin in einer WG und mit ihrer Tochter. Ah ja, aber du hast keinen Partner oder keine Partnerin? Nee, das möchte ich mir auch selber, glaube ich, nicht zumuten. Ja. Weil da muss man doch schon wieder auf so viele achten. Und Hast du deine Eltern, hast du gerade erzählt, die sind schon verstorben. Gibt es Geschwister? Ja, es gibt noch einen älteren Bruder, der ist 34. Der wohnt hier auch in Hannover-Garbsen. Und einmal meine Schwester, die ist 36 und wohnt oben in Langenhagen. Mhm. Und das Verhältnis ist gut zu den Geschwistern? Ja. Die sind aber nicht krebsleidend? Nee, die beiden noch nicht. Also ich glaube, ich habe das eher von meinen Eltern übernommen. Und also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, stehst du jetzt vor einer ganz großen Frage, nämlich unterbreche ich die Chemotherapie und nehme in Kauf, dass ich bald und früher sterben werde? Oder tue ich mir die Chemotherapie nochmal an? Das ist die Frage, ne? Ja. Nicht? Ja, doch, also das ist die Frage so, ne? Das ist halt das, womit ich noch am Hadern bin, ne? Wohin geht denn deine Tendenz? Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich sag mal, die liegt bei 45% aufhören und bei 50% nochmal weitermachen. Mhm. Ne? Was raten deine Ärzte? Ja, die Ärzte sagen, gut, die können mir da halt auch nur Vorschläge geben. Mhm. Letztendlich musst du entscheiden, ja. Ne, die können mich jetzt nicht dazu zwingen, so, Herr Böschel, Sie gehen jetzt ins Krankenhaus, wir machen da jetzt die 100er Chemotherapie, jetzt bleiben Sie dann dafür nochmal 3 Tage im Krankenhaus, ne? Mhm. Und, nee. Na, letztendlich ist es natürlich klar, die Entscheidung des Patienten, ob er das will oder ob er das nicht will, aber es ist natürlich eine ungeheure Entscheidung, die man da fällt. Du entscheidest eventuell, dass du früher stirbst. Ja, und das ist ja so ein Punkt. Ich habe ja noch meine Nichten. Ich habe ja so gesehen hier meine kleine Tochter von meiner Mitbewohnerin. Das sind ja auch Sachen, die mich ja aufbauen. Die kleinen Kinder, also die Kiddies und... Hast du dich denn mal mit mehreren Ärzten beraten? Ich meine, das ist ja schon interessant, wenn man mal mehrere Meinungen bekommt, neben der persönlichen Einstellung. Ja, habe ich. Mhm. Ja. Also den einen Urologen, den hatte ich schon und der ist dann beinahe stinksauer geworden, weil er sich die Unterlagen angeguckt hat und hat gesagt, sag mal, was macht die denn da? Für eine Scheißuntersuchung, das hätte gar nicht sein müssen. Mhm. Gut, das hilft dir jetzt auch nicht mehr weiter. Nee, und dann bin ich nochmal zum anderen gegangen und der ist genau auf die gleiche Therapieform gegangen wie mein jetziger. Aber du musst es halt für dich entscheiden, ob du es willst oder ob du es nicht willst. Das ist ja, darauf läuft es immer hinaus, ne? Genau. Michael, meine Sendung geht jetzt gerade zu Ende. Die Musik läuft und du hörst es im Hintergrund. Ich bitte dich aufzulegen und wir werden uns gleich bei dir nochmal melden. So machen wir es. In der Technik heute Nacht, Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.